Kontext 21. Zeitverzögerung, Erfahrung und Emanzipation. Eine Sendung von Markus Blümel, Eva Rubi und Robert Zöchling. Antonius Greiner ist Mitglied des Vereins zur Verzögerung der Zeit. Wir sprachen mit ihm über seine Beweggründe, Zeitverzögerer zu werden, sowie über seine ultimativen Einsichten. Ein Gespräch weiters darüber, warum Flexibilisierung keinen Zugewinn an Autonomie bringt, Zeitmanagement der größte Betrug unserer Zeit ist und warum faule Menschen starke Persönlichkeiten sind. Die Zeit selbst ließ manche Erkenntnis reifen und brachte einen neuen Zeitverzögerer hervor. Die grundlegende Motivation war eigentlich das Erlebnis der Zeitnot. Also, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, zu wenig Zeit für mich zur Verfügung zu haben, für die persönlichen Bedürfnisse, aber auch natürlich für gewisse Ziele, die man erreichen will, dass sie unterschiedliche Zeitnöte ergeben aus den eigenen Bedürfnissen und aus den strukturellen Umfeldbedürfnissen, also aus den Ansprüchen, die sozusagen zeitlicher Art von außen an mich herangetragen wurden, sei es Termine auf der Uni, sei es Termine mit Freunden am Abend, seien es Termine privater Natur oder eben organisatorischer Natur. Ich habe mir irgendwie gedacht, das kann es doch nicht sein. Also irgendwie ein starkes Gefühl der Freiheitsberaubung, groß gesprochen. Ja? Eben unter einem fremdbestimmten Diktat zu stehen. Was sind die Organisationsvorschriften und Aktionsprogramme des Vereins? Also ich glaube, sinngemäß steht da in den Statuten, dass jedes Mitglied angehalten ist, im Bereich seiner Möglichkeiten und seines privaten Umfeldes auch die Zeit zu verzögern. Und ich glaube, so wird es allgemein aufgefasst, auf alle Fälle fasse ich so auf, dass das natürlich kein neuer Zwang sein kann, sondern im Rahmen der Möglichkeiten. Und das sind keine Bedingung ist, wenn man die nicht erfüllt, dann läuft man Gefahr, aus dem Verein wieder ausgeschlossen zu werden. Was ich persönlich zum Beispiel gemacht habe, war, die Uhr abzulegen. Also es hat eine Zeit gegeben, mittlerweile trage ich wieder eine. eine Zeit gegeben, wo ich dann keine Uhr getragen habe. Und diese Zeit habe ich als sehr frei erlebt. Also das muss ich sagen. Und es ist schön wahrzunehmen, wie gut sich das eigene Zeitempfinden verbessert, wenn man jetzt ständig meint, man muss auf die Uhr schauen, um zu wissen, wie spät es ist. Also das war ein konkreter Schritt, den ich eingeleitet habe. Und der zweite war natürlich schon auch einfach sensibler wahrzunehmen, den eigenen Rhythmus, den eigenen Körperrhythmus, das eigene Schlafbedürfnis. Die Frage für einen endgültig zu beantworten, ob man ein Morgenmensch oder ein Abendmensch ist. Diese Antwort habe ich für mich gefunden, ich bin ein Abendmensch. Und ja, also da denke ich, hat sich so einiges bezüglich meines eigenen Zeiterlebens für mich geklärt. Ja. Es gibt dann auch noch sozusagen gemeinsame Aktionen, wie beispielsweise in München die Aktion auf einer großen Kreuzung mit Stoppschildern herumzugehen und einfach unmotiviert den Leuten Stoppschilder ins Gesicht mehr oder weniger zu halten, um einfach darauf aufmerksam zu machen, wie schnell der Tagesbetrieb ist. Ja? Und solche irritierenden, verstörenden Aktionen bis hin einfach zu gemeinschaftlichen Austausch, der regelmäßig organisiert ist. Es gibt in jeder größeren Stadt wie Wien, Klagenfurt, München, Bonn, glaube ich, mittlerweile auch, so Kreise, die sich regelmäßig treffen, wo halt gemeinsam Erfahrungen ausgetauscht werden, gemeinsam reflektiert wird oder einfach nur das Zeiterleben mitgeteilt wird. Flexible Zeitgenossen haben weder mehr an Zeit gewonnen noch genossen. Also da glaube ich eindeutig, dass das Flexibilisierung zugunsten der Wirtschaft sozusagen unter Anführungszeichen geht, beziehungsweise der Betriebe. Also auch so scheinbar günstige Sachen wie Heimarbeit oder sozusagen nur noch zu kommunizieren über das Internet mit dem Betrieb, beziehungsweise über das Notebook oder alle mobilen Dienste in der Telekommunikation, finden aber im Endeffekt so statt, dass der Zeitdruck oder eben die Synchronisationsarbeit dann am Arbeitnehmer, egal ob er sich am Ort in der Firma befindet oder zu Hause, übertragen wird. Und sozusagen die Arbeit wird einfach abgewälzt. Und das Mehr an Freiheit, das dadurch entsteht, ist, glaube ich, eher eine Scheinfreiheit, weil das größere Übel oder das sicher der größere Aspekt dabei bei der Flexibilisierung ist der ständigen Verfügbarkeit, ja, der vollkommenen Disponibilität oder vollkommenen ständigen, dauernden, zu jeder Zeit, des zu jeder Zeit Verfügbarseins vom Arbeitnehmer. Ja. Insofern hat die Auflösung des Ortes und die Auflösung der Arbeitszeit, also die Auflösung des Arbeitsortes und die Auflösung der Arbeitszeit, tendenziell für den Arbeitnehmer die Folge, dass er eben disponibler werden muss und aufgrund ökonomischen Druckes sicher auch werden wird. Ja. glaube, dass es auf der einen Seite kollektive Freizeiten auf alle Fälle braucht. Und da bietet sich natürlich zum Beispiel der Sonntag an, weil kollektive Arbeitszeiten und kollektive Freizeiten einfach eine Menge an Synchronisation dann ersparen. Ja, also das ist auf alle Fälle sicher. Und die Tatsache, dass es Wochenendarbeit ja gibt, dass es Nachtarbeit und Schichtarbeit gibt, zeigt ja schon, glaube ich, dass die Zeitstruktur sich nicht nach den vitalen Bedürfnissen des Menschen richtet, ja, sondern nach der Zeitlichkeit und dem Takt der Maschinen und der Ausnutzung der Maschinen, der Abschreibungsmöglichkeiten der Maschinen. Deshalb muss sich der Mensch nach der Maschine richten und nicht umgekehrt. Auf der anderen Seite, glaube ich, bedarf es aber auch, wenn man jetzt sozusagen hergeht und flexibilisiert, eine größere Zeitfreiheit sozusagen gibt, dann soll das auch selbstbestimmt geschehen vom Arbeitnehmer her. Ja? Also der muss dann auch die Möglichkeit, und die Möglichkeit muss er halt dann wirklich kriegen, zu sagen, seine Arbeitszeit kann auch in der Nacht sein oder kann auch am Tag sein. Oder egal wie, mit unterschiedlichen Pausenzeiten. Allerdings glaube ich, da liegt weniger das Problem beim Arbeitnehmer, sondern da liegt das Problem beim Arbeitgeber, weil er sicher fürchtet die mangelnde Kontrollmöglichkeit. Wo bleibt die Zeit, die eingespart wird, ist die große Frage. Ne? Wer konsumiert die im Endeffekt? Ja? Und derzeit ist es so, dass vollkommen alles dem Arbeitgeber zugeschrieben wird, beziehungsweise kaum greifbaren Innovationsprozess oder Konkurrenzmechanismus, wo man dann sich Vorteile erwirtschaften kann, wo jeweils sozusagen aber dabei die Freiheitsgrade, die für den Arbeitnehmer dadurch erwirtschaftet werden, bleiben, ist meist fraglich. Ja, also da sind massive Anfragen zu stellen, warum derjenige, der eigentlich zu dieser Produktivität beiträgt, aufgrund seiner Flexibilisierung, aufgrund seiner Anreicherung von Kenntnissen, aufgrund dessen, dass er sich mit neuen Techniken einarbeitet und beschäftigt, schneller wird, besser wird, wo bleibt sein Benefit davon? Ja, das ist auch der große Humbug mit den besten Zeitratgebern und diesen Büchern, die da angepriesen werden von den Zeitmanagern, wie man sich die Zeit besser einteilen kann und so weiter. Da wird meistens vorgerechnet, wenn man gewisse Maßnahmen ergreift, wie sich jeden Tag Ziele setzt und das in Kleinziele zergliedert und Arbeitszeiten, wo man nicht gestört wird, festlegt und Arbeitszeiten, wo man nur telefoniert und einzeln und das Wichtige vom Dringlichen unterscheidet und diese ganzen Sachen. Ja. Dann wird vorgerechnet auf Minute und Sekunde, wie viel Zeit man sich einspart. Und um wie viel effektiver man wird dabei und um wie viel mehr Lebenszeit man quasi sich erwirtschaftet, nur, dass die Arbeitszeit im Betrieb gleich bleibt, steht meistens nicht mehr drunter, beziehungsweise wo die Möglichkeit besteht, die dann zu konsumieren, ist die andere Frage. Weil alles, was das Zeitmanagement in Angriff nimmt, sind arbeitsökonomische Probleme, Betriebsprobleme, die am Arbeitsplatz zu erledigen sind und ist sozusagen eigentlich eine Subventionierung der Unternehmer über private Autoren, die sich da ihr gutes Geld verdienen und den Leuten offensichtlich sehr geschickt einreden können, dass sie selber was davon haben. Das ist der größte Betrug eigentlich in unserer Zeit, der in puncto auf Zeitmanagement herrscht. Also das ist wirklich. Außerdem soll man sich mal diese Bücher anschauen, mit wie vielen Imperativen dort gearbeitet wird. Machen Sie es so, Sie müssen, dann werden Sie. Ja, mit Versprechungen und Imperativen, die eigentlich nur ein Ersatz sind für das Diktat der Uhr. Genommen wäre mit einem Grundeinkommen ein wenig mehr an Zeit gewonnen. Es ist sicher so, also die Ausnutzung sozusagen von Zeitfreiheiten ist abhängig von dem, wie viel Freiheitsgrade herrschen. Natürlich haben die Privilegierten, das heißt in der Regel Akademiker, bessere Arbeitszeiten als Fürstschichtarbeiter. Ja? Besser verdienende, flexiblere Arbeitszeiten, beziehungsweise überhaupt Zeitfreiheit, beziehungsweise sind abgekoppelt vom Ort, Universitätsprofessoren müssen vom Dienstrecht her nur zur Sprechstunde und zu den Lehrveranstaltungen am Institut sein, sonst können sie ihre Arbeit auch am Gardasee verrichten. Also das ist ganz klar und das würde natürlich die Möglichkeit schaffen, die Einführung eines Grundeinkommens würde die Möglichkeit schaffen, ein gewisses Maß an Freiheit sozusagen monetärer Natur für jedermann zur Verfügung zu stellen. Die Gefahr, die dann natürlich gleichzeitig besteht, ist, dass automatisch im selben Ausmaß eventuell der ökonomische Druck wieder wächst und eine stärkere Leistungssteigerung dann in der Arbeitszeit wieder verlangt wird. Aber prinzipiell wäre es auf alle Fälle eine Möglichkeit, Autonomie zu schaffen. Und ich habe bisher noch keinen Menschen kennengelernt, der mit mehr Autonomie nichts Positives hätte anfangen können. Zum einen ist es natürlich die dominante Zeit. Sozusagen das, was wirklich die Vorgabe gibt, ist einfach die Zeit der Stechuhr. Ist die messbare Zeit, sozusagen das messbare Ergebnis, sind im Endeffekt dann die Umsatzzahlen, die Produktionszahlen, die Produktivität, Effektivität. Daran wird es gemessen und in jeder dieser Messgrößen, sei es von den Budgetzahlen angefangen bis zu den Produktionskosten hin, lässt sich die Zeitkomponente feststellen. Und dieser Zeitbegriff ist der ökonomische, der quantitativ messbare. Der steht einmal wirklich im Gegensatz zu dem sozusagen lebendig-rhythmischen Polychronen des lebendigen Organismus Mensch. Das heißt, da ist das schon mal sozusagen steht auf der schwächeren Seite zu argumentieren und zu sagen, Eigenzeitlichkeit bringt eigentlich mehr. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich auch, dass ein Arbeitsethos da ist, aufgrund der protestantischen Wertethik natürlich, das Max Weber super analysiert, oder eben auch aber vom Katholizismus her, dass eine gewisse Rechtfertigung sich der Mensch auch selber geben muss, beziehungsweise der Druck von außen gemacht wird. Man hat ja den Eindruck sozusagen, wenn man bloß einmal stillsteht, geht man rückwärts eigentlich. Das darf ja nicht sein. Passiert ja was. Da wird sicher auch mit Angst gearbeitet. Ist der Fetisch erst ruiniert, so lebt sich's weiter ungeniert. Dazu kommt natürlich, dass es starke Persönlichkeiten braucht, das heißt Persönlichkeiten, die in der Lage sind, sich abzugrenzen, die gewisse Autonomie als Person für sich erreicht haben und Persönlichkeiten, die jetzt von ihrer Persönlichkeitsstruktur psychologisch jetzt stärker fremdbestimmt sind, beziehungsweise anpassungsorientiert sind, beziehungsweise unter Umständen mangelndes Selbstwertgefühl haben, unter Umständen ein Minderwertigkeitsgefühl haben. Diese Leute tun sich natürlich aus Eigenregie unheimlich schwer, ja, und werden es auf Nummer sicher gehen und lieber sozusagen der Firma vertrauen und nicht aufs eigene Pferd setzen, weil sie das sozusagen aus der eigenen Geschichte nie gewohnt gewesen waren. Und insofern da Muster vorhanden sind, natürlich die dem auch entgegenwirken. Das ist aber jetzt sozusagen ein individualpsychologisches Argument. Und dazu kommt noch, immerhin leben wir ja im Zeitalter nach dem Tore Gottes. Das heißt, es besteht eigentlich ja für den Menschen keine Rechtfertigungsinstanz mehr. Ja? Jeder muss die Frage, warum es ihn gibt, für sich selber beantworten und warum er so ist, wie er ist und nicht vielmehr anders. Und warum er alles so macht, wie es macht und nicht anders, wo doch alles anders auch möglich wäre. Das heißt, jeder muss natürlich für sich selber ständig seine eigene Rechtfertigung betreiben. Und die herrschende und sozial positiv sanktionierte Rechtfertigungsweise ist, Leistung zu erbringen. Ja, und womöglich Leistung, die über die Leistung des anderen hinausgeht. Weil erst dann wird der positive Benefit ja sichtbar. Wenn ich nur so viel mache wie alle anderen, dann hebe ich mich nicht ab. Wenn ich mehr mache, hebe ich mich schon ab. Wenn ich weniger mache, hebe ich mich auch ab. Aber eben negativ. Insofern, das Recht auf Faulheit ist nur was, oder nicht das Recht auf Faulheit, sondern faule Menschen sind meistens sicher sehr starke Persönlichkeiten. Antonius Greiner sprachen Markus Blümel und Eva Rubi. Musik zu dieser Sendung, Auszüge aus den Stücken Sound for Che